Elektra, Tragödie in einem Aufzug. Dramatis Personae, Klytämnestra, Elektra, Tochter der Klytämnestra und des Agamemnon. Chrysothemis, Tochter der Klytämnestra und des Agamemnon. Ägist, der zweite Mann der Klytämnestra. Orest, Sohn der Klytämnestra und des Agamemnon, der Pfleger des Orest, die Vertraute der Klytämnestra, die Schleppträgerin der Klytämnestra, ein junger Diener, ein alter Diener, 5 Mägde, die Aufseherin der Mägde, Schauplatz der Handlung, Mykene,